Abschnitt 26 aus Kunterbunter Gang des Abendlandes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Mel. Kunterbunter Gang des Abendlandes, Grotesken von Klabund, Abschnitt 26. Nur ein Viertelstündchen. Nur ein Viertelstündchen, stickte Tante Anna auf ein Kissen, das sie Onkel Max zum Geburtstag verehrte. Onkel Max legte sich mit dem Kissen, hocherfreut zur Siesta nieder, nur ein Viertelstündchen. Aber es dauerte eine, es dauerte zwei, es dauerte drei Stunden. Er stand nicht auf. Dann ging man in sein Zimmer und fand ihn, unberufen, nicht mehr lebend vor. Ein apoplektischer Anfall hatte seinem Leben ein Ziel gesetzt, gerade an seinem Geburtstag. Tante Anna war trostlos. Das schöne Kissen. Es hatte seinen Zweck verfehlt. Onkel Max hatte es nicht mehr so ganz genießen dürfen. Sie ließ es vom Steinmetzmeister Hagebusch in Stein aushauen und anstelle eines Grabsteines auf sein Grab setzen, auf dem zu lesen stand: Hier ruht in Gott Onkel Max. Nur ein Viertelstündchen. Ende von Abschnitt 26. Aufgenommen von Mel.